Hallo liebe Leute, hier ist er wieder, der Museum Bug Podcast, euer Lieblingspodcast rund um Museen und Ausstellungen von Jörg, Martha und Matthias. Und Matze ist auch wieder dabei. Ja, so kennt man mich. Genau, und wir haben uns ja schon ein bisschen länger nicht mehr gemeldet, aber vielleicht nochmal kurz, Museum Bug Podcast, was ist das überhaupt? Da gehen wir drei Nasen immer durch Ausstellungen, treffen uns danach auf ein schönes Getränk und sprechen dann über unsere frischen Eindrücke über diese Ausstellung. Und das haben wir jetzt schon echt ganz lange nicht mehr gemacht, ne? Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir es mal wieder hinbekommen haben, diesmal auch mit einer totalen Besonderheit, weil wir befinden uns jetzt gar nicht in Berlin, sondern wir sitzen hier in so cremefarbenen Ledersesseln und Sofas in einer Ferienwohnung in der Mitte der Lübecker Altstadt. Keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, ganz genau. Und wir haben es einfach hinbekommen, mal endlich nochmal eine Exkursion zu machen. Und dann sind wir nach Lübeck gefahren. Und dieses Mal waren wir im im Europäischen Hanse-Museum. Yes. Yes, da waren wir. Ein Museum, das haben wir schon lange. Wir haben so einen großen Wandteppich. Da knüpfen wir immer alle Museen rein, wo wir gerne mal hinwollen. das Europäische Hanse-Museum in Lübeck stand da schon lange auch irgendwie drauf. Und deswegen bin ich persönlich, das kann ich jetzt schon mal sagen, sehr froh, dass wir jetzt mal da waren und uns die Dauerausstellung ganz genau angeschaut haben. Aber ganz genau. Ja, die haben wir uns ganz genau angeschaut. Und ich habe mir nicht alle schon ganz genau angeschaut. Nein? Mhm. Stimmt, du bist, aber da kommen wir vielleicht später zu. Ja. Was ist denn das Museum überhaupt? Klar, da geht es irgendwie um die Hanse und um deren Geschichte und so weiter, aber irgendwie so, weiß ich nicht, wer Lübeck kennt, der weiß, wo es ist, aber diejenigen, die es nicht kennen, wo findet man das? Auf einem alten Burgklostergelände an der Ecke der Altstadt. Das ist eine sehr schöne Altstadt hier, das haben wir schon festgestellt. Backsteingotik ist das Stichwort. Hm. Schöne, wirklich schöne Gebäude. Schön sind sie. Schön, sehr, sehr schöne Gebäude, wo man wirklich auch den ehemaligen Ruhm dieser Stadt und auch das Geld, das hier war, durch die Hanse eben sehr schön dran sehen kann. In jedem Backstein sieht man das. Ja, die sind nämlich alle aus Gold. Und nee, es ist wirklich sehr eindrucksvoll und sehr schön. Und wir sind so am Rand der Altstadt entlang eines des Wassers gelaufen. So. Ja. Das war auch sehr schön. Allerdings auch Wasser neben uns, aber auch von oben, muss man sagen. Ja, es kommt heute nur noch Wasser von allen Seiten. Ja. Das stimmt, ja, ist die Trave, glaube ich, oder? War das die Trave? Ist der Fluss hier in Lübeck oder so, ne? Die Trave und der Regen von oben. Mhm. Ja, das Zusammenfluss zweier Gewässer. Genau, da sind wir langgelaufen, an einem netten Fischbrötchen stand noch vorbei, haben lecker gegessen, im Fangfrisch, glaube ich, heißt der Laden. Ja. Das war sehr gut, das sei schon mal allen Anreisenden als Gastronomie-Tipp mitgegeben. Es gibt sogar veganen Backfisch. Und wir sind an den ganzen marodierenden Erstsemestern vorbeigelaufen. Ja, das haben wir vermutet. Hier das so Trinkspiele. Es wurde jetzt mittlerweile auch bestätigt. Echt? Durch Einheimische. Ah, okay. Ja. Habt ihr euch mit Einheimischen? Wir haben uns mit Einheimischen. Während du geschlafen hast, haben wir uns mit Einheimischen verbrüdert. Ah, sehr gut. Ja, genau. Ja. Und genau, dann ist es so nördliche Altstadt, kann man sagen, vielleicht. Ja, das trifft es ganz gut, genau. Direkt so mit Blick zum Wasser hin. Mhm. Total schön gelegen. Und wir sind, wie gesagt, durch die Stadt oben dann durch und kamen über das alte Kloster, Burg, ich glaube, es war sogar auch mal als Gefängnis genutzt, Gelände. Und dann geht man so ein paar Treppenstufen runter und dann kommt man in einen sehr schönen, wie ich finde, Empfangsraum, der so hier zum Einschließen von Klamotten ist, aber auch gleichzeitig die Kasse ist da, es gibt ein schönes Café mit Blick auch aufs Wasser, ein netter Shop, der so ein bisschen im Raum verteilt ist, total ansprechend gestaltet, finde ich. Ja, das ist so ein bisschen auch, es ist schon auch gemütlich, ne? Aber so ein bisschen wuselig auch, oder? Wuselig, waren viele Leute, ne? Ich meine, ist halt einfach das perfekte Museumswetter, weil Regen ohne Ende, aber waren viele Leute da, aber ich fand so generell so museumsweit, dieses ganze Material, diese Holzböden und also gerade auch im Foyer, ich fand das so, das war nicht heimelig irgendwie. Das war heimelig. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Es ist heimelig. Nee, es stand auch total, also auch irgendwie wertige Sachen, auch ein bisschen designig fand ich, und die Stühle und so. So hanseatisch. Ja, irgendwie, das trifft es ganz gut auch irgendwie. Jörg, du fandest, du fühltest dich an ein anderes Museum erinnert von der Gestaltung. Ja, genau. Es erinnerte mich sehr ans Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven, weil derjenige, der Andreas Heller und End Architects oder so heißt das Büro, der hat, glaube ich, beide Museen sozusagen gestaltet und die Architektur an den Start gebracht. Und ich glaube, daher kommt das. Ach, auch innen? Auch innen, ja. Ah, ja. Und auch die Inszenierung und so, über die wir jetzt vielleicht ja auch gleich noch sprechen werden, das ist alles so ein bisschen, glaube ich, dessen Handschrift auch. Mhm. Ja. Ach, jetzt genau, wird mir einiges klar. Ja. Das ist interessant, dass du das sagst. Nee, aber Deutsches Hanse-Museum, also Europäisches Hanse-Museum, genau, ist noch eigentlich ein ziemlich junges Museum, ne? Ja. Das ist irgendwie 2015 oder so ähnlich, glaube ich, eröffnet wurde. Ja, also wie immer alles hier gefährlich ist halt. Ja, natürlich. Ich meine, unser Museumsbegleiter gucken. Ja. Genau, auf jeden Fall noch kein Altersmuseum. Und nee, steht hier nicht. Ist halt wirklich, das merkt man dem Ganzen auch an. Es wirkt irgendwie sehr, sehr frisch und hat sich, glaube ich, wirklich Gedanken gemacht, wie man das Thema Hanse auf ansprechende, moderne Art präsentieren kann oder so klassisch super museal zu werden. Ja, so. Ja, ja. Und alles mitgedacht. Also wir haben es gerade schon gesagt, du kommst da rein, Shop sieht gut aus, Kasse sieht gut aus, super nettes Café, Blick nach außen, gut zu erreichen aus der Altstadt. Das ist schon, da ist schon viel Schönes dabei. Ja. Und ich glaube, eine Besonderheit war auch noch, dass, also das glaube ich einfach auch schon länger nach so einem Platz für das Europäische Hanse-Museum oder für einen musealen Ort über die Hanse gesucht wurde. Und natürlich auch irgendwie in Lübeck, weil Lübeck nun mal, das, wenn man, kriegt man in der Ausstellung eben halt auch mit, natürlich einer der wirkmächtigsten Orte der Hanse gewesen ist. Also historischer Ort. Genau, dass sie da, wo sie das Museum irgendwie hingebaut haben, ich glaube sogar während des Bauprozesses dann auf archäologische Funde da herausgekommen sind, die sie dann auch in das Museum integriert haben. Das ist eigentlich das allererste, was man mitbekommt, wenn man durch diesen Rundgang geht. Mhm. Und vielleicht können wir ja da mal so ein bisschen durchmarschieren. Vielleicht einen Satz noch, weil du gerade sagtest, nach einem Standort gesucht. Das muss man wirklich mitgeben. Also die Hanse als wirtschaftlicher Zusammenschluss verschiedener Städte und Kaufmänner und so weiter. Das ist ja, du hast es gesagt, ist das Europäische Hanse-Museum. Das heißt, es ist auch eigentlich kein rein deutsches Phänomen. Ja. Und es gibt ja auch diese moderne Hanse, was dann auch ein Zusammenschluss ist von Städten, die da irgendwie drin sind. Was aber auch dazu führt, dass das Europäische Hanse-Museum hier ist jetzt kein, wenn ich das richtig verstehe, kein Landesmuseum oder sowas, sondern ist eine Stiftung dahinter, die dem Museum auch so ein bisschen mehr Flexibilität gibt. Auch so ein bisschen, man hat auch so das Gefühl, ich hatte gerade den Eingangsbereich angesprochen, das wirkt sehr modern, auch irgendwie aufgestellt, auch im Hinblick auf Marketing und so weiter. Also das, man will auch irgendwie, man will auch ein bisschen was verkaufen, glaube ich. Ja, ich glaube, in einem Stiftungsrat sitzen überall so Leute drin mit so breitkrempigen Hüten und so Pluderhosen, die ganze Zeit so Dukaten zählen. Ja, aber fahren wir mal ein Stockwerk runter, sage ich mal. Ja, also man kriegt zuerst ein Ticket und dann, das ist ja jetzt nichts Besonderes, aber das Ticket, das hat so ein RFID oder sowas, wie heißt das? Chip wahrscheinlich. Und dann muss man sich nämlich erstmal so eine Sprache an so Terminals, bevor man Einlass gewährt bekommt, so sein Ticket darunter halten, dann so eine Sprache wählen, ein Land wählen, was man bereisen will oder wo man mehr Informationen haben will und eine Stadt. Ja, ja, und ein Thema auch, ne? Und ein Thema, genau. Und dann ist das sozusagen auf seiner Karte und dann wird einem gesagt, dass man innerhalb der Ausstellung immer wieder so Stationen hat und das ist wirklich sehr, sehr häufig, wo man die Karte halt ranhält und dann switcht das eben in deine Sprache oder eben. Auch wieder so voll die Parallele zum Auswandererhaus, weil da hast du auch irgendwie so Karten, wo. Ja, ist ja mehr Storytelling. Ja, klar, ist mehr Storytelling, aber du kriegst ja dann sozusagen auf deine Karte sozusagen einen individualisierten, kannst du individualisierte Inhalte mit abrufen. Ja. So, das ist im Auswandererhaus sind das diese Biografien. Ja. Und hier sind es halt irgendwie die Themen, für die du dich entschieden hast und auch die Städte oder die Stadt, deren hanseatische Geschichte du irgendwie mitbekommen möchtest, ne? Was waren die Städte bei euch? Welche Städte habt ihr gewählt? Ich habe Lissabon gewählt. Lissabon. Ich hatte Boston, also nicht das amerikanische Boston, sondern das englische Boston. Ich hatte Berlin. Ah ja, das ist ja ganz. Hätte ich nicht gedacht. Nee, kurz davor auch kurz. Habe ich aber noch nicht. Ja. Aber weil du gerade gesagt hast, Martha, man bekommt das da gesagt, wie das funktioniert. Also diese Bildschirme, die zeigen das an, aber stand auch eine nette Mitarbeiterin da oben rum, die gleich kam und sagt, hier so und so funktioniert das und da können sie das und das dann machen. Das fand ich sehr gut und generell in den ganzen Räumen, es waren schon genug irgendwie Mitarbeiterinnen auch irgendwie da. Ja, immer mal wieder. Ich habe auch immer mal wieder die gleichen Leute gesehen. Mhm. Ich glaube, das sind irgendwie echt so Geheimgänge hinten dran, durch die man sich da irgendwie bewegen kann. Aber ich fand die irgendwie, wenn sie da waren, immer sehr aufmerksam, sehr freundlich. Ja. Das fand ich irgendwie gut. Also man muss sich klar sein, dass man, wenn man den Rundgang betritt, also wenn man da reingeht, dass man dann, das ist dann so ein bisschen IKEA-Prinzip, man kommt dann nicht mehr zurück. Kein Zurück. Das heißt, man sollte auf Klo gewesen sein und am besten, genau. Stopp. Und wenn ihr, aber bist du nicht kurzzeitig mal zurückgegangen, um dir dieses Spiel zu besorgen? Ja, da habe ich aber jemanden gefragt. Da bin ich in die Geheimgänge gegangen. Okay. Du bist durch die Geheimgänge. Genau, weil nämlich ich habe gesehen, dass es da nämlich nicht nur diese Stationen gab, wo man dieses Ticket dran hält, sondern auch noch so ganz mystisch aussehende Zeichen überall versteckt waren. Und dann habe ich gedacht, das könnte vielleicht mit einem museumspädagogischen Zusammenhang stehen. Kombiniere. Und dann habe ich nochmal gefragt. Und dann gibt es wohl, also kann man sich so ein Tablet ausleihen. Ich glaube, das ist dann vielleicht auch besser, weil es hat mit meinem Handy nicht funktioniert. Dann ist da so eine App drauf und dann macht man praktisch, das heißt, glaube ich, Abenteuer Hanse, und dann macht man ein Spiel mit, wo man diese Zeichen, diese mystisch aussehenden Zeichen abscannt. Die sind dann so an den Wänden genau, dran oder an Vitrinen und an verschiedenen Stellen. Ja, ja. Und man kriegt dann so Aufgaben, die man lösen muss und dann kriegt man auch so Rätsel auf und dann kann man sozusagen, dann kann man Punkte sammeln und die Punkte sind so in so einem Sack, also dann wird der Sack immer mehr rein, sozusagen wie so ein. Da ist so ein Icon drauf. Ja, ja, genau. Und dann kann man so Punkte sammeln und dann wird der Sack immer entweder dicker. Entweder ist es ein Geldsack oder ein Warensack, keine Ahnung. Ist so ein bisschen gamifiziert. Ja. Mhm. Ja. Und es ist ein bisschen Zeitreise und so. Ist eine Zeitreise, alles, ne? Genau. Da ist so eine Frau, die sagt dir, so eine Wissenschaftlerin, die sagt dir, dass du jetzt ein Zeitfenster in der Hand hast. Ja. Das ist kein Tablet mehr, das ist ein Zeitfenster und da kannst du die Zeit reisen mit. Nachdem du das da angeschleppt hast, waren Jörg und ich beide so, total cool, schnell App downgeloadet aus dem WLAN da, das funktioniert auch, das muss man auch mal positiv erwähnen. Und aber an der App sind wir beide so ein bisschen gescheitert, glaube ich, oder Jörg? Ziemlich, irgendwie wollte das nicht. Ich hatte nicht, glaube ich, Geduld genug, um mir das alles dann nochmal anzugucken. Also es gibt leider keine Skip-Taste. Das macht mich fertig. Ich sag's dir, da kommen so Videos mit so einer wahrscheinlich sehr netten Wissenschaftlerin, aber ich bin so furchtbar ungeduldig. Und da muss man sich das anhören und ich denke so, nein, ich will skippen. Ich will doch eigentlich nur dieses Ding abscannen. Wobei man sagen muss, diese Wissenschaftlerin ist halt eine, die eine Wissenschaftlerin spielt, ne? Das ist ja irgendwie alles so ein. Was? Eine Geschichte. Was? Ja, ja, doch, das habe ich schon gemerkt. Das hat man gemerkt. Nein, aber ich fand es total süß gemacht, liebevoll gemacht. Ja. Und es ist schade, dass es nicht ganz so richtig gut funktioniert, weil ich glaube, wenn es richtig gut funktioniert, ist es richtig cool. Und vielleicht, es ist aber, glaube ich, recht neu, so habe ich das rausgehört bei dem Mitarbeiter. Und dann müssen sie einfach vielleicht nochmal ein paar Bugs. Ich glaube, das war sogar, lass mich lügen. Bugs. sie waren damit so, glaube ich, sogar nominiert für den Deutschen Computerspielepreis, also für diese Serious Games-Ecke, die es da gab. Okay, aber jetzt lass mal den digitalen Schnickschnack mal beiseite. Ja, jetzt tauchen wir ein. Das Coole ist wirklich, man taucht da wirklich ein, weil man, ihr müsst euch vorstellen, man geht dann über taucht so. Taucht ab. Eigentlich, weil man ja mit dem Fahrstuhl nach unten fährt. Ja, ist das nicht so mal? Ja, Entschuldigung, ja. Okay. Und dann ist die Frau hat es auch erklärt, der Raum muss irgendwie so eine ganz bestimmte Temperatur haben. Deswegen ist es wie so eine Schleuse, wird man erstmal in so eine Schleuse Also wir befinden uns immer noch am Anfang. Am Anfang, genau. Ja. Dann geht man in einen Aufzug und dann fährt man eine Etage tiefer. Mhm. Und dann ist man in so einer archäologischen Zone. So, und jetzt könnt ihr wieder alles erzählen. Die archäologische Zone. Das ist eher, Matthias. Ja, das war sehr schön. Also, weil auch dieser Aufzug, neben reingeht, so ein Glasaufzug, das entschleunigt so ein bisschen. Und es hat wirklich diesen, ich tauche ab, ich lasse mich drauf ein, ich gehe in eine andere Welt. Wir hatten doch diesen Phantasialand-Effekt, ne? Wie nennt man das so, wenn man so eine Achterbahn fahren will, dann genau, muss man erst an und so muss, das ist irgendwie, du weißt, gleich geht die wilde Fahrt geht gleich los, so. Und du bist schon voller Vorfreude und wartest dann da und dann, wenn du runterfährst, ganz langsam und dann machst du, und dann geht die Tür da auf und dann was, jetzt geht's los und dann tauchst du ein und dann hast du, und das fand ich schon sehr cool, in dieser archäologischen Nische da, wo man so Reste des Burgklosters und dem ganzen Sachen sieht. Genau, da konnte man ganz viele archäologische Überreste sozusagen sehen, ne? Von irgendwie Mauerreste, wie heißt das noch, so ein Wasserauffangbecken? Zisterne? War das nicht so eine Zisterne da, wo dieser Spiegel drüber war, wo man dann da so reingucken konnte und irgendwie viele verschiedene, architektonische Überbleibsel dieses Klosters, richtig? Ja, auch. Ja. Genau, und das war irgendwie sehr cool integriert. Und was man auch nochmal sagen muss, ist, das ist so akustisch untermalt und es ist auch so vom Licht sehr gedämpft, bist dunkel, würde ich jetzt, ja, schon dunkel. Ja, doch. So, was dem Ganzen auch nochmal sowas Auratisches gibt. Ich finde, das ist einfach ein wirklich sehr gelungener Einstieg. Das macht richtig Spaß und was irgendwie auch ganz smart ist, wenn man da so, man läuft so einen Zickzackweg da durch und da sind überall ganz viele dieser Stellen, wo man sein Ticket schon dran halten kann und dann werden so Fakten über dieses Burgkloster oder was zu sehen ist eingeblendet. Ja. Und das finde ich ganz smart, weil das ist der Moment, da lernst du mit diesem Ticket umzugehen, weil du machst ja nicht viel damit, so, aber das sind so viele Dinge und du willst es überall drauflegen und dann verstehst du, okay, das ist das, was ich jetzt den Rest dieser Ausstellung machen muss, um an Informationen zu kommen. Ja, und sie müssen nicht überall so Zettel hinkleben. Mhm. Also es war wirklich, das war so Projektion, es wurde dann so auf die Mauerwand drauf projiziert, was das früher mal war oder von welchem Jahr dieser Teil, der Gebäudeteil ist. Es war schon echt super geschickt gemacht. Aber eigentlich geht da die Ausstellung noch gar nicht so richtig los. Nee. Das ist eigentlich nur sozusagen das Prolog. Der Prolog, das architektonische. Das ist ein bisschen das Tutorial auch. Das Tutorial, das archäologische Vorgeplänkel. Und dann geht man durch eine Tür durch und dann. Super hohe Holztür, ne? Große Tür. War das eine hohe Holztür? Wenn ich nicht mal da durchgeht. Mhm. Total bemerkenswert. Und dann gehen wir da durch und was kommt da? Ja, und dann ähnliche Lichtsituation. Und dann befindet man sich erstmal in so einer Szene. Wir sind an der Neva um 1193. Genau. Da haben sie sich also so einen Zeitpunkt irgendwie rausgegriffen und die Szene ist eigentlich ein Schiff. In Originalgröße so ungefähr, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Was in diesem Fluss liegt, da ist auch so Schilf und so. Und dann kriegt man halt so mit, okay, das ist eine der ersten oder vielleicht die erste Reise von niederdeutsch sprechenden Händlern in Richtung Novgorod, ne? Mhm. Also die sind irgendwie an der Neva, im russischen Fluss, und wollen nach Novgorod, um da ihre Waren zu verkaufen. Und das fand ich schon mal irgendwie so total cool, weil das so, ja, weil das wieder so rum so szenisch ist. Ne? Also super gut. Es ist irgendwie so eine Begebenheit, eine historische überlieferte Begebenheit irgendwie rausgenommen worden und die ist halt so inszeniert. Und da sieht man halt also dieses Schiff mit diesem riesen Segel, was auch so groß ist, dass es durch die Decke sozusagen durchgeführt wird und oben im Foyer eigentlich wieder rauskommt, ne? Also so über eine Etage irgendwie drüber geht. Aber man sieht irgendwie so einen riesig groß projizierten Film, irgendwie mit so einem Nebel in so einer Flusslandschaft. Und es ist irgendwie so total gut, ja. Ja, das Schöne ist, das ist so ein verlassenes Boot. Also wir hatten so ein bisschen hatten wir Angst, dass wir Puppen sehen werden. Ja. Und es war aber nicht so. Es war dann so ein Fell da und ein Schwert lehnte da. Und es war so ein ein geköpfter Vogel auf der Ruderbank und ein Spiel und eine Fässer. Kiste und Fässer und irgendwie so, als hätten die da gerade irgendwie Pause gemacht oder so. Ich fand das auch super cool. Also ich meine, das holt einen so ab und ist überraschend. Ja. Ja, du eben läufst du noch durch so eine archäologische Ausgrabungsstätte, machst eine Tür auf, stehst eigentlich im Untergeschoss und was steht da? Ein Schiff. Ja, es ist super geil. Wie cool ist im Hintergrund auch wieder so Sound und so weiter. Der Witz ist aber irgendwie, also es führt so ein Weg daran vorbei, so über Eck. Und der ist verhältnismäßig schmal, fand ich. Und diese Szene ist so beeindruckend eigentlich, aber alle gucken genau in die andere Richtung, weil die ganze Wand voll ist mit Text zum einen, Karten und so Bildschirm, wo man auch sein Ticket wieder dranhalten kann, um irgendwie seiner Sprache entsprechend Informationen zu finden. Und ich fand das irgendwie ganz bemerkenswert, weil mir ging es genauso, dass die meisten, wenn sie da stehen, in die andere Richtung gucken und dann noch so einen Schritt auf die Seite gehen, damit alle anderen dran vorbeilaufen können, denen es wiederum unangenehm ist, dass sie den anderen durchs Bild laufen, während die versuchen, die Texte zu lesen. Das war so ein bisschen, wo ich dachte so, weißt du was, ich bräuchte die Texte hier noch gar nicht groß. Oder nur einen von mir so zur Einführung. Und ansonsten möchte ich eigentlich diese Szene mit dem Boot noch mehr genießen, weil die so cool war. Ja, ich kann ja wunderbar Texte ausblenden in Ausstellungen. Das ist eine gute Fähigkeit. Ich fand die Kombination aber trotzdem irgendwie gut. Also wir kommen ja auch gleich noch zu dem anderen Format der Räumlichkeiten wahrscheinlich. Ich fand das trotzdem irgendwie eine gute Aufteilung, weil also jetzt nur dieses Szenische, nur dieses Schiff in dieser Flussmündung oder in diesem Fluss hätte ich natürlich auch toll gefunden, aber so habe ich halt irgendwie was über so diese Anfänge. Ja, voll. Des Handelns. Inhaltlich total gut. Das war schon interessant, das war auch schön und im Spiel zum Beispiel, das habe ich dann, am Anfang habe ich das noch alles gut gelesen. Ja. Danach hat es irgendwie gestreikt. Da waren die Texte, also die Informationen von den Texten waren halt szenisch aufbereitet. Ja. Dann kam nämlich da so ein Händler und hat eben so wie mit einem gesprochen. Also wie nennt man das bei Computerspielen, wenn so der Text so Subtitle und Untertitel ja, oder was? Ja, aber also da war nur die Figur und dann war so, was er sagt, wie im Chat so. Ah, okay. Und dann, das konnte man zum Beispiel skippen. Und da hat er nämlich genau diese Inhalte erzählt. Ah, ja, okay. Dass sie auf dem Weg nach Novgorod sind und dass so kalt ist und so weiter. Das Ding ist, also ich merke halt, ich habe halt immer keinen Bock, das zu lesen. Und gleichzeitig möchte ich aber die Informationen, die da drin sind, Jörg, du hast gerade gesagt, die sind echt spannend, das ist interessant, das ist eine gute Einführung. Ich möchte die aber irgendwie anders wahrnehmen. Ich erinnere mich, als ich in Kopenhagen war, da im Historischen Museum auch, die hatten eine Wikinger-Ausstellung. Und da begleitet man quasi so eine Wikinger, wie sagt man auf Englisch, würde man sagen, so Raiding Party, also irgendwie so ein Überfallkommando irgendwie, begleitest du so über verschiedene Stationen. Und da war es immer so, du bist in einen Raum reingegangen, dann lief im Hintergrund quasi so die Sanduhr ab und immer dann kam ein Film und in dem Film wird dann auch von einem Erzähler oder von den Wikingern selbst erzählt, was sie gerade erleben, wir fahren nach da und da, das Wetter ist schlecht und so. Und ich fände das eigentlich hinten, du hast dir diesen einen Film angesprochen, der hinten hinter dem Schiff erzählt war, das hätte ich mega gefunden, weißt du, du kommst so rein und hörst dann das Knarzen von dem Schiff und so und dann wird auf diesem Film, so kommt dann nach so und so vielen Tagen sind wir an der Küste der Never Angel hier oder am Fluss, Zufluss der Never angelangt. Unsere Pelze haben wir jetzt hier drauf geladen. Also das hätte ich irgendwie geil gefunden. Ja, aber das hätte die Inszenierung schon wieder komplett anders gemacht. Wahrscheinlich. Da, wo jetzt sozusagen das so total zurückgenommen war, aber einfach nur so eine Momentaufnahme eigentlich war. Das, was du jetzt so beschreibst, wäre halt einfach irgendwie so eine total dramatische Erzählung auf einer Leinwand gewesen. Ja, halt aber so, dass... Und glaube, das verfolgen, das machen sie ja irgendwie durch die Bank weg eigentlich nicht. Ich meine gar nicht so nur, dass da so ein Film läuft, sondern so, was weiß ich, dann sagt er irgendwie, wir haben die Pelze in Fässern beladen und dann Licht auf diese super vielen Fässer, die auf dem Schiff sind. Das kann auch blöd sein. Es kann auch blöd sein. Ich fand es gar nicht so schlecht, dass es so eine Mischung war, weil dann war das auch für Leute, die das jetzt irgendwie auch nicht so, also die das, da waren ja auch wirklich interessante Grafiken und interessante Sachen an den Wänden und Informationen, das ist für die Leute, glaube ich, dann auch wichtig, dass für viele Leute wichtig, dass sie das einfach so auch in ihrem Tempo lesen können. Es war ja auch in 3 Sprachen immer. Nee, 4 Sprachen. Also Deutsch, Englisch, Schwedisch und Russisch. Ja. Und das war auch sehr interessant, weil an den Bildschirmen, also deswegen musstest du halt deine Sprache auswählen, an den Bildschirmen konntest du ja dann die Sprache switchen. Und das hat das dann manchmal, das habe ich schon beobachtet, bei anderen MuseumsbesucherInnen hat das so ein bisschen zu einem Clash geführt, wo die eine das schon switchen wollte und die andere gesagt, ich lese ja noch. Ja. Irgendwie so. Also das war auch mega voll, muss man schon sagen. Aber da hat man schon gemerkt, dass der international ist da auch, die Leute, die da hinkommen. Und ja, genau. Deswegen ist es vielleicht wirklich gut so, dass man sich auf unterschiedliche Weise diese Informationen holt und dieses Atmosphärische, das hatte man ja sowieso. Das hat mich total überrascht, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, dass es so ist wie Maus und Raus. Ja, vielleicht, ja, also ist ja auch nochmal sehr anders, aber. Ist auch anders. Ja. Aber zum Beispiel im Ausland daraus hat man das auch nochmal, die Informationen nochmal ein bisschen mehr versteckt und suchen können. Also da war das ja oft so, dass es dann so unter einer Tasse oder sowas was stand oder keine Ahnung was. Also irgendwie. Ja. Das war jetzt dann nicht so. Genau. Also was, ich weiß nicht, da hast du, glaube ich, hast du da gerade von geredet? Also es gab ja noch eine weitere Vermittlungsebene. Nee, das war diejenige des Audio-Guides quasi, das gibt es ja auch noch, ne, dass man mit seinem Smartphone einen QR-Code scannen kann und sich dann von einer Stimme sozusagen etwas über ein spezielles Thema im Raum irgendwie anhören kann. Ja. Das war da auch, das fing da ja auch damit an. So, das funktionierte auch irgendwie alles. Das war ganz gut. Also eigentlich im Endeffekt, dieser Audio-Guide liegt auf der Webseite vom Hanse-Museum. Genau. Das heißt, das Schöne ist halt auch, wenn man einmal auf der Webseite... Wollen wir da vielleicht gerade mal reinhören? Ah, ne, erzähl erst mal das, was wir mal. Ja, nee, kann man schon machen. Kein Ding. Der liegt da. Das heißt, wenn man einmal auf der Seite ist, dann kann man auch eigentlich jederzeit hören, was man gerade mag. Man muss nicht jedes Mal wieder scannen und man kann natürlich zu Hause in aller Ruhe sich das auch noch anhören. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Wie wir das jetzt machen. Ja. Stoffe, Farben und Gewänder verraten im Mittelalter viel darüber, welchem Stand, also welcher sozialen Gruppe die Person angehört, die sie trägt. In den Städten wird per Gesetz genau festgelegt, wer welche Kleidung tragen darf. Mitte des 14. Jahrhunderts verfügen die ersten Stadtverwaltungen in Deutschland sogenannte Kleiderordnungen. Zu dieser Zeit ist es für die Menschen wesentlich wichtiger, in eine Gemeinschaft eingebunden zu sein, als die eigene Individualität zu verwirklichen. Ja, so hört sich der Audioguide an, ne? Also, das Witzige ist, wenn man dann aus diesem, das ist dieser erste Raum, ne? Wenn man dann da rauskommt, also wenn man die Tür aufmacht, dann steht man praktisch in einem ganz normalen Museum. Und dann war meine Reaktion war erstmal so eine mega enttäuschende, so, ach so, das war jetzt nur so, den ersten Raum haben sie so schön gemacht und dann jetzt steht man da jetzt vor so einer Vitrine. Genau, das war, ja, wie in einem richtigen Museum. Ja. Was meinst du damit? Also es stehen Vitrinen im Raum, es sind irgendwie Texttafeln an der Wand. Alles schön ausgeleuchtet, hell. Alles schön ausgeleuchtet und hell und ich meine professionell gemacht. Sieht alles schön. Schöne Vitrinen, alles schön aufgehängt und so. Aber es ist wirklich, du kommst da rein und bei mir ist auch so alles so runtergesackt. Ja. Ich dachte so, oh nee, jetzt kann jetzt nur Texte lesen. Habe ich keine Lust drauf, was soll das jetzt? Wirklich vorher Bildschirm, Grafik, Inszenierung, Ton, alles mögliche und dann so gar nichts. Aber jetzt kommt der Witz, das ist der Rhythmus, der sich halt durch das Haus durchzieht. Ja. Also schön inszeniert, wirklich überladen inszeniert, im positiven Sinne, tolle Räume und dann zwischendrin klassisches Museum. So Kabinette haben sie es genannt. Ja, Kabinette haben sie es genannt und das ist halt auch der Ort oder die Ort für die Objekte. Ja. Also eben, für die Originalobjekte ja. Oder die Faksimiles. Während du halt irgendwie in den großen Räumen quasi Inszenierungen hast, kommst du immer wieder in diese kleinen Kabinette rein, in diese klassisch aufgeteilten Vitrinenkabinette, wo du eben halt Originalobjekte hast, auch viele Faksimiles und so weiter. Aber wenn es um Urkunden geht, hatten sie, glaube ich, weiß ich nicht sehr viele Originale, bis gar keine. Ja, verständlicherweise. Verständlicherweise, auch. Klar. So. Ja, aber das ist halt so der Rhythmus und das ist irgendwie, weiß ich nicht, finde ich eigentlich auch ganz cool, muss ich sagen, weil das irgendwie nochmal wieder so eine kleine Atempause bedeutet, bevor man dann wiederum in so eine Inszenierung reingeworfen wird, sag ich jetzt mal. Ne? So, und deswegen fand ich, es ist irgendwie so ein, klar, vom, also strenger, aber irgendwie auch ein guter Rhythmus, der sich durch den ganzen Rundgang. Sind ja auch keine Riesenräume dann, ne? Nö, also diese klassischen Museumsräume, die sind ziemlich klein gehalten. Das ist auch okay. Ich finde, was du so richtig gesagt hast, ist so ein kleines, so eine Atempause. Und die kann man ja auch so lang gestalten, wie man möchte. Also ich habe mich dann auch bei Abtapple am Anfang habe ich noch mehr geguckt und dann habe ich gedacht, ja komm, ich will jetzt den nächsten Raum sehen, da wird es wieder irgendwie spannender. Mhm. So, das war echt eine ganz gute Möglichkeit. Und das ist wirklich auch, es nimmt einfach vom Moment auch den Reiz weg. Ja, diese anderen Räume sind ja sehr voll, da passiert sehr viel. Mhm. Ton, Inszenierung, hier und da noch ein Objekt und noch ein Text und noch was zum die Karte dran halten und so. Das ist schon wirklich, das ist viel am Start. Und das andere ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen runter. Das stimmt schon. Wobei fällt mir jetzt gerade irgendwie ein, die klassische Frage, die wir immer wieder stellen, was sind so eure Lieblingsobjekte gewesen? Ehrlich gesagt, sind tatsächlich einfach diese Inszenierungsräume, die bei mir so voll hängen geblieben sind. Mhm. Und da vor allen Dingen auch dieser erste Raum. Ich meine, ja gut, es gibt noch ein paar andere, die können wir gleich mal nochmal so ein bisschen beispielhaft durch. Ja. Aber ich meine, es ist auch eine gute Frage. Ich meine, wie stellt man die Hanse aus? Ja, die Hanse ist irgendwie Zusammenschluss von Städten, von Händlern und so weiter. Alles, was du aus der Zeit ausstellst, ist halt irgendwie so spätmittelalterlich, frühneuzeitliches Zeug. Ne? Das ist halt, das kannst du in jedem anderen Ding aussehen. Dann hast du irgendwie hier und da lag ein Schwert rum, dann hast du ein bisschen Silber, bisschen Schmuck, also ich fand, bisschen was regional. Genau. Und dann kommen halt, und das wollte ich nur sagen, was halt was die Hanse ausmacht, ist im Endeffekt dieses ganze Vertragswerk, was dahinter liegt. Und das ist dann halt wieder klassisch Flachware, Urkunden mit Text drauf, die du halt heute nicht mehr lesen kannst. Da würde ich sagen, kann man sogar nochmal überlegen, wie kann ich diese Texte, dieses, was der Kern der Hanse ist. Zum Leben erwecken. Genau, wie kriege ich das da raus? Wie kann ich, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und lass mich raten, Matthias, du hast dafür ein sehr gutes Beispiel in dieser Ausstellung jetzt gefunden. Jetzt kann ich vorher noch was sagen? Ja, also. Das ist, glaube ich, auch mein Beispiel. Aber ich finde das ein guter Punkt, dass du sagst, weil mir war, als ich dann die ersten Texte gelesen habe in dem ersten Museumsraum, sag ich jetzt mal, habe ich gedacht so, stimmt, Hanse, das ist ja voll das trockene Thema eigentlich. Das geht ja nur um Verträge schließen und Wirtschaft und der Handel gemacht. Und wo ist denn ja jetzt da das Abenteuer? Also irgendwie so diese Ratsherren und das ist auch alles so wahnsinnig trocken halt. Und deswegen war ich so froh, dass sie es so lebendig gestaltet haben und dass die, was mir aber noch nicht so klar war, ist, oder war jetzt immer noch nicht so klar ist, wie das, ich habe ja auch viel zu wenig Texte gelesen, wie das bei dem normalen Menschen ankam. Also hat jetzt ein normaler Mensch davon profitiert, dass es so einen Hanse-Zusammenschluss gab? Ja, also hatten die dann bestimmte Waren eher? Ja, das, sowas muss man sich dann alles irgendwie so ein bisschen selber erschließen. Und vielleicht kriegt man das auch mit Führungen oder sowas gesagt oder auch eben mit Texten, die ich halt vielleicht dann nicht gelesen habe. Aber das war dann aber auch wieder cool, weil dann habe ich mir Gedanken gemacht. Dann saß ich in diesem Brügger Kauflandparadies da. Kaufland. Und dann habe ich gedacht, so, ja, krass, die hatten sonst keine Seife oder Wachs oder was auch immer. Warte mal, aber was meinst du mit Brügger Kaufland? Warte mal, also, ich erkläre es gleich, aber ich meine nur, man musste sich durch diese Inszenierung, die haben einen dazu gebracht, sich viele Sachen erst selber zu erschließen. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also am Anfang habe ich gedacht, ich erfahre eigentlich gar nicht so viel und voll das trockene Thema. Und dann habe ich gedacht, so doch, ich erfahre voll viel, indem ich mir die Sachen genau angucke von den Inszenierungen und dann meine Gedanken mache. So. Ja. Was ist denn das Brügger Kaufland? Ja, das ist auch einer meiner Lieblingsräume jetzt gewesen, aber ich habe auch ein Lieblingsobjekt. Aber ach so, das war ja die eigentliche Frage. Ne? Das war die eigentliche Frage, genau. Ja. Wo sollen wir denn jetzt weitermachen? Lass uns doch mal, also Lieblingsobjekt haben wir ja schon gesagt, ist eigentlich nicht wirklich groß, ne? Dass man sagt, so, das war aber mein doch, finde ich schon. Finde ich schon und ich finde, das kann man erweitern mit dem Lieblingsobjekt. Das muss ja, also nicht unbedingt ein Originalobjekt. Denn, ach, zu den Objekten wollte ich aber noch eine Sache sagen. Ich fand es ehrlich gesagt ganz erfrischend, dass nicht da 5 Schwerter waren, sondern immer nur 1 und nicht 30 verschiedene Dukatenmützen und was auch immer, sondern immer nur so ein paar. Also das ist so, war so wahnsinnig schön ausgewählt. Ja. Und dadurch hat es einen nicht so erschlagen. Und das ist bei vielen solchen Museen, wo es um ja eher drückere Themen geht, dann so, dann hat man da, weiß nicht, den 10. das 10. kleine Dokument und dann denkt man okay. Ich versuche nochmal den Rundgang quasi nochmal so vogelflugmäßig zu beschreiben. Also es gab immer diesen Rhythmus zwischen einem Inszenierungsraum und so einem Objekteraum so und diese im Grunde ist der Rundgang so ein bisschen geht der so ein bisschen so durch die Geschichte der Hanse, also so zeitlich durch die Geschichte von der Gründung, ne, von dieser ersten Szene, wie sie da in der Neva sind, bis sozusagen zum Niedergang der Hanse. Und diese Inszenierungsräume haben halt immer Themen. Und da ist zum Beispiel Lübeck und der Bau der Stadt Lübeck irgendwie ein Thema. Da ist die Pest ein Thema. Da ist eben halt auch Brügge ein Thema. Da kommen wir gleich nochmal zu. Geht um die Städte auch, ne? Geht um die Städte, genau. Da ist dann aber auch, und das ist ein neuer Teil der Ausstellung, ist auch London wird da thematisiert, weil die Hanse dort eben halt auch ein Kontor unterhielt. Bergen. Und ganz am Schluss kommt Bergen. Ne? Und so sozusagen ein Bergen als letzter Inszenierungsort, das ist dann sozusagen am Ende der... Das letzte das Kontor. Ende, sozusagen das letzte Kontor der Hanse. Vor New York. genau. Und so haben diese Inszenierungen halt immer irgendwie Orte und Themen, die irgendwie eine Rolle spielen. Und Brügge hat uns, glaube ich, so am... Weiß ich nicht, wie das bei euch war. Mir hat das schon sehr, sehr gut gefallen, weil wir da, glaube ich, auch gab es da diese Verkleidungssektion. Ja, danke, dass du es erwähnt. Ja, wo wir man macht die Tür offen, man hat schon gleich die Verkleidungssektion direkt gesehen. Die Fotokabine mit Kostüm, da haben wir uns schön verkleidet. Und das wird ein wahnsinnig tolles Foto von Jörg, wie er einen viel zu kleinen Helm versucht anzuziehen. genau. Und in Brügge, aber das möchtest du das vielleicht kurz sagen, was wie das da so inszeniert ist? Also ihr müsst euch vorstellen, also die Soundcollagen, die waren auch richtig gut, weil man kam rein, also man machte die Tür auf und dann waren so wunderschöne, renaissance-mittelalterliche Zupfinstrumente, Klänge, so Lautenklänge und der ganze Raum war vollgestopft mit Tüchern und Waren und Pelzen und Stapeln. So ein Marktplatz. Ja, so oder eher, ja, aber so mit Ständen. Ja, ja, genau. Ja, richtig, ja. So Kaufmannsläden. Stände. Ja, genau. Kaufläden. Ja, ja oder Kaufpersonenläden. Kaufläden. Okay, so hier, Kaufland. Und, und dann war so eine Theke mit so, wie nennt man das? Waren aus Metall. Also schmiedeeisernes Zeug. Genau. Und Ritter, hier Kettenhemden. Und so. Es gab Gewürze. Gewürze. Die haben auch richtig gerochen. Ja, da roch der Ingwer wie Ingwer. Und die. Kardamom und Zimt. Kardamom und Zimt roch wie Zimt. Und da meine ich das. Da wurde mir dann halt so klar, ach ja, stimmt. Also wir kennen das ja nur, dass es Zimt und Zucker auf dem Milchreis gibt, aber das ist halt für Leute dann halt was Neues war, dass dann da der Zimt von vorher anders herkam. Sowas dachte ich halt. Ja. Und da sind wir dann so durchgelaufen, natürlich die Verkleidungsstation, ihr habt es ja angesprochen, haben wir natürlich sofort genutzt, ganz toll. Also da möchte ich auch sagen, das Europäische Hanse-Museum enttäuscht nicht. Wir dachten ja am Anfang so. Enttäuscht. Der Hesse in mir kommt durch. enttäuscht nicht. Weil wir haben darauf spekuliert, dass es eine Verkleidungsstation gibt. Ja. Und ja, sie gab es und sie hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und dann sind wir aber auch, wir sind mit unserer hanseatischen Weise dann verblieben und sind durch diese Kaufläden durch und haben uns mal hinten dran gestellt und haben uns Sachen verkauft gegenseitig. Ja. Und dann fühlt man über den Stoff so ein bisschen drüber. Dann nimmt man das Kettenhemd in die Hand und hebt es irgendwie an. Und fühlt, wie schwer das eigentlich ist. Genau, riecht an den Gewürzen. Und Martha, du hast einen schönen Satz gesagt, du hast gesagt, die Leute, die vertrauen hier den Besuchern. Weil an anderen. Die Leute vertrauen den Besuchern? Ja, also die Leute vom Hanse-Museum. Ach so, ja. Weil in anderen Museen hast du halt überall ein Schild, bitte nicht anfassen, bitte nicht berühren. Dann kommt einer, oh, gehen Sie mal einen Schritt zurück. Nein, das. Und da ist einfach so, das ist alles gut verbaut auch. Jörg, du hast auch mal irgendwie versucht, was so hochzuheben, das war halt irgendwie festgeschraubt. Ja, das ist alles festgeschraubt. Genau, das ist alles super safe und so. Aber gleichzeitig, dass du es anfasst, dass du drüber streichst, dass dieses Kettenhemd so aufgehängt ist, dass du es natürlich mal in die Hand nimmst und immer guckst, wie schwer das ist, ohne dass du es runterreißen kannst und so. Super smart, so verbaut, dass du nicht das Gefühl hast, hier ist die Mitmachstation, hier kannst du was machen, sondern nee, das ganze Ding ist offen für dich, du kannst dich bewegen, du kannst dich hinten dran stellen. Du kannst die Sachen ja auch anfassen, du kannst jetzt nur die Axt nicht hochheben und irgendwas damit smashen. Ja, aber ich fand das so smart, weil das so auf so einem unterschwelligen Niveau wird dir gesagt, ist alles okay, du darfst hier was machen und es kommt kein, oder weißt du, es ist auch kein Schild dran, hier darfst du das Kettenhemd anfassen, sondern nee, klar kannst du es anfassen, das ist hier einfach extra für dich so gemacht. Ja, ich finde es toll, weil ich hatte von Anfang an, also ich hatte ständig in jedem Raum gesagt, oh, es ist liebevoll, es ist so liebevoll gemacht und dass man merkt, dass sie sich super viele Gedanken gemacht haben, aber eben nicht die Gedanken wie, ja, aber dann kann das kaputt gehen, dann können die da hochklettern und dann kann das verschluckt werden und dann kann das angeleckt werden und dann ist das also, sondern einfach wirklich genießt diese Ausstellung, macht was draus, es wird bestimmt was ausgetauscht ständig, also bestimmt, aber es ist trotzdem super wertig, auf jeden. Super schön gemacht, super liebevoll. Und man merkt auch, das fand ich ganz bemerkenswert, es macht auch was mit den Leuten. Ich hatte voll ruhig auch, ne? Man kann jetzt natürlich sagen, okay, vielleicht ist das Lübecker TouristInnenpublikum auch einfach anders als in anderen Städten. Aber ich hatte das Gefühl, auch als wir am Anfang mit dem Aufzug schon runtergefahren sind, alle haben so ein bisschen runtergefahren. Es war insgesamt nicht, es war kein Getose, obwohl auch genug Familien da waren. Und die haben auch genug Spaß gehabt, glaube ich. Die haben alles Mögliche gemacht. Aber es war super ruhig. Die Leute sind irgendwie total respektvoll mit den Sachen umgegangen. Du hast die Musik da angesprochen, die läuft im Hintergrund, die hat uns auch alle, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, so ein bisschen runtergebracht und ist so ein bisschen eingetaucht in die Welt. Ich fand es so angenehm, da durchzulaufen. Naja, runtergebracht, keine Ahnung. Also spätestens ab diesem Marktplatz in Brügge sind wir schon ein bisschen, hattest du gerade gemeint, Martha, ne? Also ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann schon so ein Spieltrieb ist in mir da irgendwie hochgekommen, so ein bisschen. Weil es, keine Ahnung, weil es vielleicht diesen Kaufmannsladen dann irgendwie gab und irgendwie hat das was in mir getriggert. Und dann haben wir das ja auch in anderen Inszenierungsräumen weiter fortgeführt. Und was ich auch so angenehm finde, ist es nicht, das ist die Kinderecke, da darf gespielt werden und das ist die Erwachsenenecke und da muss ein Text gelesen werden. Das ist nicht so angenehm, weil es ist nämlich so, dass wir alle mit solchen Erinnerungen rumlaufen, wie wir haben alle mal irgendwie dieses Rollenspiel, ich verkauf dir was gespielt und es ist doch schön, da wieder reinzutauchen und das ist viel erlebnisreicher, also ein größeres Erlebnis, als wenn ich das eben nur auf dieser Kinderebene habe. Ja, total gutes Beispiel. Ja, aber wir haben schon weitergespielt. Das kann man wirklich sagen, Jörg, was du angesprochen hast. Wir waren dann im Pestraum, da haben wir ein bisschen Pesttote gespielt. Im Pestraum. Das war auch so ein kleiner Raum eigentlich nur, wo dann aber auch erwähnt wird so hier, naja, der Pestausbruch und so, der hat natürlich auch sich ausgewirkt auf die Hansa, auf die Verkäufe, auf die Preise auch. Die Preise sind massiv gestiegen in der Zeit. Also auch, ne, Stichwort Pandemie und so, auch das hat irgendwie Auswirkungen auf Handel, auf das, was den Leuten zur Verfügung steht. Und was hat man noch für Räume? Was ich, muss ich kurz einhaken, was ich in der Brügge-Inszenierung auch nochmal, das wird vorher schon irgendwie klar gemacht durch Karten, aber da ist das nochmal irgendwie so richtig handgreiflich quasi, weil da stehen auch so Säcke, wo so chinesische Schriftzeichen drauf sind. Und man hat halt überall diese, ne, hast du gerade schon gemeint, so irgendwie so Zimt und irgendwie so Gewürze, die jetzt irgendwie nicht aus den Niederlanden, aus irgendwie den, ne, aus Mitteleuropa irgendwie stammen. Und da wird auch irgendwie nochmal klar, auch wenn das vorher irgendwie auf einer Karte irgendwie mal war. Und man sah, okay, diese ganzen Handelswege, die bis nach China sozusagen führen, das ist einem irgendwie dann so, okay, das hat man auf einer Karte gesehen. Aber da in dieser Inszenierung mit diesen Säcken, mit chinesischen Schriftzeichen drauf. Also wird das irgendwie nochmal einfach auch haptisch und so von den Sinnen her nochmal irgendwie zu klar, ja. Okay. Das meine ich mit diesem immersiven oder mit diesem ja. nicht, wie nennt man das, wenn etwas nicht so eindeutig, also wenn es etwas eher so subversiv, es wird ja, subversiv. Ja, es wird also erlebbar es, am Ende. Genau, ja. Wenn es etwas so vom Unterbewusst irgendwie so aufgenommen genau, wird. Muss das keiner sagen. Hier kommen Güter aus China an. Du läufst an dem berühmten Sack Reis, läufst du vorbei und siehst diese Schriftzeichen und dein Kopf sagt, ah ja, interessant, die haben anscheinend ja. Sachen aus China importiert. Genau, im Grunde genommen, ja, genau. Also so eine Art, bei mir war nochmal irgendwie so der Groschen nochmal wieder gefallen, dass dieses Globalisierungsthema, was man ja immer so mit der sozusagen mit unserer Zeit irgendwie verbindet, einfach schon so verdammt lange existiert. Toll. Und die Hanse eben halt einfach auch eine, wie soll ich sagen, eine Trägerin dieser Globalisierung gewesen ist. Ne? Und das ist ja auch voll viele Luxusgüter waren. Ne? Also es waren war ja, also so diese ganzen Pelze, ne, und Gewürze und vieles war ja voll Luxus. Ja. Bernstein. Ja, total. Ich meine, ich finde das Globalisierungsthema nochmal so interessant, weil die Hanse wird ja, das kommt dann irgendwann auch raus, für alle möglichen Dinge bemüht, so, ja, also irgendwie die Hanse als Vorläufer für alles Mögliche. Und auch natürlich auch irgendwie für die Europäische Union, also sogar als gemeinsamer Wirtschaftsraum, der da irgendwie entsteht, wo dann auch klar ist, zu welchen Bedingungen wer mit wem handeln kann. Und dass das alles natürlich auf Vertragswerken irgendwie beruht und so. Das erlebt man da so unterschwellig irgendwie mit. Und damit merkt man dann auch, was wir eben angesprochen haben. Plötzlich hast du irgendwie diese Luxuswaren und so, an die du vielleicht sonst nicht rangekommen bist. Aber dadurch, dass dieser Handel so funktioniert, sind sie dann plötzlich da und anscheinend auch würde ich mal behaupten, vielleicht ein bisschen breiteren Bevölkerungsschicht überhaupt zugänglich, weil es in der Masse auch da war. Wobei es natürlich viel, zumindest in dem Fall viel Luxus immer noch war. Ja. Ja, aber da würde ich auch schon wieder, das habe ich vielleicht nicht, das ist bestimmt auch Thema und irgendwann scheint es auch immer wieder auf. Ich glaube vor allen Dingen auch, wenn man sich zum Beispiel das Thema ganz am Anfang, wenn man diese Themen für sich definiert, was dann auf der Karte gespeichert ist, auswählt. Bei mir war es irgendwie Alltag in der Stadt. Hatte ich als Thema ausgesucht. Das, was du meintest, Martha, also wie wirkt sich eigentlich diese Handelsstruktur der Hanse auch auf die einfachen Leute irgendwie aus? Ne? Hast du da was rausbekommen? Naja, auch nur sehr bedingt, aber das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich mir halt jetzt auch nicht alles irgendwie durchgelesen und angeschaut irgendwie habe. Also ich dachte mal sowas wie so Stockfisch oder so, ne? Das ist ja ist ja auch so ein haltbar gemachter Fisch und so. Das war ja schon was sehr Wichtiges dann auch für die Seeleute, für die auch einfacheren Leute, oder ja, nicht? Total. Ja. Ich meine, in dem Lübeck-Raum, das ist mit der erste, da kommt das so ein bisschen vor, weil dann, da wird halt auch berichtet, wie Lübeck natürlich durch die Hanse einfach aufsteigt und die haben mehr Raumbedarf, müssen irgendwie versuchen, im wahrsten Sinne des Wortes, Land zu gewinnen, ja, um Lübeck zu vergrößern. Und wo dann auch viele, viele arme Leute mehr oder weniger zur Arbeit gezwungen werden, ja, diese riesen Erdmassen da zu bewegen, aufzuschütten und so weiter. Neue Straßen zu bauen. Genau. Eine neue Stadtmauer zu bauen und so weiter. So. Und das wird natürlich auch wieder irgendwie so ein bisschen inszeniert und gezeigt so, ja, das ist auch toll, da entsteht was Neues, Aufbruch liegt in der Luft, aber es war knallharte Arbeit irgendwie. Man kann sich das kaum vorstellen, was die da an Massen bewegt haben, ja. Ja. Man reist auch noch nach London, ne? Total. Schöner Raum, ist der neueste Raum. Man merkt auch, finde ich, auf so ein bisschen auch, dass das nochmal ein Upgrade ist zu den Räumen vorher, was die Technik angeht. Also auch auf den Bildschirmen siehst du plötzlich auch die Grafiken, da bewegt sich ein bisschen mehr. Es ist auch Sound im Hintergrund. Ja, aber das ist mit dem Spielen, wo man am Tisch saß und gespielt hat. Ja, da haben wir gespielt. Da haben wir, ja, genau. Die lustige 7 hieß das Spiel, glaube ich. Und Jörg hat gewonnen. Ja, natürlich. Hat abgeräumt. Genau. Auch total cool, ne? Was war das für ein Spiel? Ich glaube, die lustige 7 hieß es. Ja, also kannst du es kurz erklären? Also das war ganz schön gemacht, da konnte man auch seine Karte wieder an so einen Bildschirm halten, dann konnte man auswählen, ob man ein Spieler, zwei oder drei und mehr ist. Und je nachdem, wie viele Spieler man war, waren da unterschiedliche Spiele, Spielanleitungen wurden dir erklärt. Ja. Und das, was wir gespielt haben, war, müsst ihr euch vorstellen, war, wir haben an so einem Tisch gesessen und da waren unterschiedliche Punkte, glaube ich, von 2 bis 10 oder so, oder 12. Ja. Nee, 12 muss ja sein. Markiert und dann hatte man so einen schönen Würfelbecher mit so wunderschönen Würfeln, die genau. so aussahen, als wäre das so richtig alte Knochenwürfel. Ja. Und jeder hatte so 5 Chips zum Chipkarten sozusagen, also nee, wie nennt man das? So Spielchips als Münzen. Als Einsatz. Und dann musste man immer, also man hat gewürfelt und die Zahl, die man gewürfelt hat, da hat man einen Spielchip drauflegen müssen, wenn da nichts lag von jemand anderem. Ja. Und wenn da aber schon was lag, dann durfte man das nehmen. Ja. Eigentlich ganz cool. Also man hat einfach um Geld gespielt und hinterher, wenn man dann hat man alles gekriegt. Dann durfte man alles abräumen und man konnte aber auch, wenn man irgendwie dann hinterher kein Geld mehr hatte, konnte man noch irgendwie sein eigenes Haus sozusagen hoch, ja. einsetzen. Und das alles hat irgendwie stattgefunden, einfach in so einer Spelunken-Atmosphäre. Man saß irgendwie an so Tischen, so, das war auch zum Teil witzig gemacht, weil irgendwie die Audio-Hörer dann irgendwie in so Humpen versteckt waren. Man hat sich also so einen Humpen ans Ohr gehalten. So Rügelverlustig. Dann konnte man da so ein bisschen so die Atmosphäre von den Gesprächen und genau. sowas und das draußen. War alles sozusagen irgendwie innerhalb, also es war diese London-Inszenierung, weil in London eben halt auch ein Hanse-Kontor gewesen ist und London halt auch einfach eine sehr wichtige Handelsstadt irgendwie für die Hanse gewesen. Was ich da total schön fand, war, es gab eine Wand, da war einfach so eine große Projektion, da war die Themse zu sehen, Themse mit Nebel auch drauf und im Nebel hat man so Schiffe so ein bisschen gesehen. Genau. Und vorne dran war wieder so eine Station, da konnte man dann die einzelnen Schiffe, die man so erahnen konnte, nur auf der Karte auswählen. Und dann hat man gesehen, was das für ein Schiff ist, wie groß, wie viele Leute da drauf sind und was für Güter damit hinkommen. Und ich fand das total gut, weil ich hatte das Gefühl, die erlauben sich das, die nehmen sich den Luxus raus, da nicht noch 5 Texte auf die Wand zu klatschen, weil wir haben die Wand, sondern die nehmen eine riesige Wandfläche und sagen, nee, wir machen eine richtig schöne Inszenierung, Sound im Hintergrund und dann kommt man in diesen Raum rein und guckt auf der Themse und die Boote wabern da so im Nebel rum. Ja. Total gut. Mm. Das ist viel mehr gewonnen, als da was anderes mit dem machen. Total. Lass uns doch nochmal. Das ist übrigens auch mein Lieblingsobjekt. Ja, okay. Achso, du meinst vielleicht das, wo ich gerade drauf kommen wollte. Nämlich probieren wir es mal. Martha, was ist es? Ja. Naja, da ist auf einem großen, großen Tisch liegt ein großes, großes Buch und mit so einem Lederumschlag, also wirklich so, das ist ein ganz flaches Buch und über dem großen Tisch ist eben so eine Projektion und man schlägt das Buch auf, also vor einem so ein riesiges Buch schlägt man auf. Es fühlt sich auch schon so pergamentmäßig an. Wie groß ungefähr? A1? Ja, riesig. Riesig. Riesig, also mindestens A0. Und dann geht die Projektion an und dann wird es ist alles so eine Mischung. Also das ist was drauf gedruckt in dem Buch, also in den Seiten, aber es ist gleichzeitig auch noch was projiziert von oben. Und dann steht man noch unter so einer Sounddusche und hört auch noch die Erklärung dazu. Richtig toll gemacht. Ja, ist ein bisschen magisch, ne? Ganz tolle Medienstation. Man blättert in einem Buch und macht das physisch, also nimmt irgendwie die Finger dafür, blättert irgendwie um und dann passiert aber auf einmal durch die Projektion irgendwie was auf den Seiten. Dann werden da so Geschichten erzählt über zum Beispiel, wie Stoffe irgendwie bemessen wurden und verkauft wurden, wie noch viele andere Geschichten. Also, ne, man blättert dann irgendwie weiter und dann gibt es wieder neue Geschichten. Eine Karte zum Beispiel, das ist so schön, dann auf dieser Karte werden dann wieder welche Handelsrouten gezeigt und dann geht es aber aus dem Buch auch raus. Also die Projektion, die ist auch immer noch über dem Buch drüber. So, das ist so, als würde das Buch so die Geschichte so raussprudeln und das ganze Buch wird wirklich lebendig. Ja. Also da kommt dann hast du eine Karte von London, siehst die Themse, siehst die Gebäude. Da kommt ein Schiff, fährt auf der Themse und fährt aber aus dem Buch auch so ein bisschen hinaus, Weil das war da so raus und das Schöne, ich sage ja immer, das Schöne ist, wenn Technik funktioniert. Und die tut sie einfach. Du nimmst das Buch, das liegt da, du blätterst um und es funktioniert einwandfrei. Mhm. Die nächste Seite fängt an und bewegt sich und wird lebendig. Und das macht so Spaß, da durchzublättern. Ja. Super toll. Oder auch mit diesem Handelsboykott. Das ist auch so schön gesagt, also so eine Geschichte erzählt, wo man so eine wunderschöne Stadtansicht gezeichnet hat in diesem Buch und dann kommen, war das mit der Themse? Nee, das war was anderes, ne? Doch, mit dem Boykott, doch klar, das war in London. Dann kommen die ganzen Schiffe von den Hanseschiffe. Kommen die Themse hochgefahren. Und ist der Boykott dann, also es ist alles so animiert und die müssen also weg und dann gehen ein paar weg und ein Schiff bleibt da und dann kommt so der Himmel, reißt so auf und ist so ein strahlender Sonnenstrahl auf dieses eine Schiff und das sind die Kölner, die diesen Boykott. Ja, das hast du dir gemerkt, ne? Natürlich. Das waren natürlich die Kölner. Natürlich die Kölner, die haben diesen Boykott nicht mitgemacht. Ja, ist auf jeden Fall einfach ein sehr gutes Beispiel, wie Analoges und Digitales miteinander agieren können, um irgendwie so ein tolles Erlebnis zu Das ist eben das Schöne. Also oft wird Technik dazu benutzt, dass es einfach technisch wird. Also das ist etwas noch technischer, cleaner, was auch immer wird. Aber da wird Technik benutzt, um es irgendwie geheimnisvoller und mystischer und märchenhafter. Du merkst es ja gar nicht, dass du Technik benutzt. Ja. Ja. Die hätten auch einfach sagen können, ja, hier ist irgendwie ein Screen und immer wenn du drückst, dann blättert es um. Du merkst es eigentlich nur an den Stellen, wenn du halt irgendwie das Buch umblätterst und gibst halt so einen kleinen Versatz, so von einer Sekunde maximal und dann geht wieder die neue Erzählung los. Ne? Das ist so das Einzige, wo dann irgendwie so ein kleiner Hiccup irgendwie so ist. Ja. Aber an sich, butterweich, super gut, funktioniert super. Lass uns vielleicht mal den Rundgang zum Abschluss bringen. Das letzte war tatsächlich Bergen. Wände voll mit Stockfisch, auch toll, schön inszeniert. Man geht in den Kontor den Hanse-Kontor von Bergen geht man rein, sozusagen. Ne? Ja. Genau, so der letzte Kontor. Und die ganzen Leute, die dort angesiedelt waren, haben sich irgendwann entschlossen, Berger Bürger zu werden und damit fallen sie so ein bisschen aus diesem Hansding wohl raus. Mhm. Das war das Ende und am Abschluss, man geht eine Treppe dann hoch, ein Stückchen und wie heißt es so schön und da verließen sie ihn. Ja. Das ist, da muss ich tatsächlich so ein bisschen, nach allem dem Lob bisher, wirklich fantastisch, setzt hier so der klassische Museumseffekt ein, alles Pulver verschossen, tolle Sachen gemacht. Ja. So, wie bringen wir diese wunderbare Ausstellung jetzt zu einem runden Ende, wo wir den Leuten nochmal so ein bisschen was mitgeben und sonst was? Wir tun es mit einem Zeitstrahl. Aua, aua. Du wurdest vom Zeitstrahl getroffen. Das fällt so ab. Das fällt wirklich massiv sehr. Ab. Auch Stichwort, Manta, du hast es vorhin gesagt, liebevoll. Hier ist nichts mehr liebevoll. Da entstand so ein Zeitstrahl und da steht dann halt leider so, also wo irgendwann, wie wo Bezug genommen wurde, von wem auf die Hanse im Laufe der Geschichte, von, was weiß ich, Nationalsozialismus über die Gründung dieser modernen Hanse. Und gegenüber an der Wand, Jörg, was war das genau? Ach so, versuchen sie nochmal so ein bisschen, Social Media ist partizipativ zu zeigen. Also es geht dann da irgendwie drum, dass die BesucherInnen Fotos machen sollen von Orten, Dingen, Begebenheiten, die sie an die Hanse erinnern. Hanse ist für mich und dann sollten sie dann Fotos. Genau, und dann sieht man halt Hanse Fotos, Rostock. die BesucherInnen hingeschickt haben. Mannschaftsbus von Hansa Rostock zum Beispiel oder von der Lufthansa. Ja. Also, ja. Also ich gebe euch recht, dass das dass der Knall mit dem, also der krönende Abschluss fehlte. Und ich will aber diese Station mit dem, was ist Hanse für dich, nicht schlecht machen, weil es wirklich, diese Frage stellt sich einem ja wirklich. Also Hanse, so, da denke ich an Störtebeker, der hat überhaupt nichts mit der Hanse zu tun. Also sowas, ne? Dieses, und natürlich könnte man das noch irgendwie anders aufarbeiten, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn die Leute aufgefordert werden, irgendwie da ihre. Überhaupt nicht. Das ist total sinnvoll, aber es ist einfach. Finde ich auch gut. Der Raum ist halt sehr leer. Ja, total. Ja. Mit diesem, einmal diese Projektion, einmal auf der gegenüberliegenden Seite dieser Zeitstrahl. Ja. Und sonst ist dann nicht mehr. Und es ist halt dieses klassische, wir haben euch tolle historische Sachen erzählt. Genau. Oh, jetzt müssen wir zum Abschluss, aber irgendwie einen Blick noch ein bisschen nach vorne werfen. Ja, aber vor allem man hat, das ist so schade gewesen, weil man hat es nicht geschnallt, dass es das Ende ist. Also man kam aus Bergen raus und dachte so, oh, jetzt noch was. Es muss doch am Ende noch was kommen. Und dann war man so, okay. Ja. Jetzt ist hier Zeitstrahl. 2015 war der letzte Eintrag Gründung des Europäischen Hansemuseums. Vielleicht muss man dieses Auftauchen wieder so ein bisschen besser inszenieren. Also so dieses im Treppenhaus da hoch. Ja, genau. Und da würde ich fast schon zu meinem Fazit kommen. Ja, bitte. Ja. Ich finde es super cool da drin, weil es dieses Inszenatorische hatte und ich konnte irgendwie ganz oft irgendwie auch so eintauchen, auch so körperlich einfach eintauchen in die Welt der Hanse oder vielmehr in diese Inszenierung da. Also super grandios, ziemlich, also ja, sehr gut. Aber das, was, und da komme ich jetzt nochmal wieder an das Ende, auch dieses Rundgangs, was ich mich irgendwie hinterher gefragt hatte, so, was bedeutet denn jetzt die Hanse dann jetzt für mich? Also welchen Bezug hat das irgendwie zu meiner Welt? So, man ist die ganze Zeit in so einer wirklich hervorragenden und tollen Inszenierung gewesen, die irgendwie so eine Vergangenheit zeigt, in der man sich so bewegt hat. Aber profitiere ich irgendwie von der Hanse oder wie sind die Ausläufer der Hanse heutzutage? Wir hatten eben kurz mal drüber gesprochen, vielleicht wird die Hanse auch so als so eine Vorläuferin der Europäischen Union oder was auch immer. Ne? Also irgendwie so dieser Anker, der fehlte mir halt komplett. Und das würde ich sagen, fände ich nochmal cool, wenn das irgendwie aufgenommen würde. Und ich fände, da wäre dieser Epilog sozusagen auch der richtige Ort für. Mal die Gegenwart irgendwie anzusprechen und das, was die Hanse mit der Gegenwart macht oder gemacht hat. So. Also ansonsten halt, ja, also perfektes Museumserlebnis. Fand ich gut. Also mein Fazit ist, dass ich total, es war total kurzweilig. Ich war richtig fertig heute. Ich weiß nicht, wenig Schlaf und irgendwie auch kurz vorm Kranksein. Aber ich hatte da so viel Spaß und ich wurde so energiegeladen in den Räumen. Das ist selten bei mir im Museum. Ich habe eigentlich immer so nach drei Räumen, dass ich sage so, oh, jetzt brauche ich einen Kaffee. Ja. Und deswegen, also vielen Dank für dieses richtig schöne Erlebnis und ich werde auf jeden Fall auch nochmal hingehen und ich gebe dir recht, Jörg, dass es so ein bisschen mir fehlte auch, dieses ja, was hat das jetzt mit mir zu tun, aber jetzt erst so im Nachhinein beim Nachdenken vielleicht, also während ich da war, habe ich das einfach genossen, habe einfach irgendwie mich da diesem Spiel auch hingegeben und ja, finde es sehr schön, dass Museen so liebevoll gestaltete Ausstellungen machen und da auch wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld auch reinstecken. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, ich kann das alles unterstreichen. Mir ging das ähnlich. Es ist einfach ein tolles Erlebnis, da durchzugehen. So muss irgendwie, also was das Erzählerische angeht, so muss das funktionieren im Museum, finde ich. Auch tatsächlich diesen Rhythmus, diese zwei Arten von Räumen, die wir da hatten, da muss eigentlich einem beides gefallen. Vielleicht gefällt einem das eine oder das andere, aber irgendwie dieser Rhythmus, der macht was mit einem, das funktioniert so, super gut. Ich fand die Inszenierung wirklich perfekt und auch dieser Einstieg, ne, das, was du am Anfang hast mit diesem Aufzug und so, super gut. Ich habe auch wieder mal gemerkt, wie wichtig Sound ist in Museen und ich verstehe nicht, warum das so wenig eingesetzt wird. Es macht so viel mit einem. Das ist echt super. Also wirklich perfekt, so würde ich mir das wünschen. Ich bin aber auch bei Jörg, diese Frage, dieses, was hat es mit mir zu tun, diese Bezüge herstellen. Ich weiß, die Kollegin im Hanse-Museum, die machen das teilweise auch. Also es gibt jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt gerade hier in Lübeck, da läuft noch die Sonderausstellung Guter Stoff. Da geht es zum Beispiel um die, natürlich immer in Bezug zu Hanse, aber Transport von Stoff, wo kommt der her, wer erzeugt den und so weiter. Und da werden genau diese Fragen gestellt, auch Nachhaltigkeitsaspekte und so weiter. Ich finde, ich würde mir das tatsächlich auch in der Dauerausstellung so ein bisschen wünschen. Also so am Ende immer, was ich vielleicht am Ende so eine Frage stelle, weißt du, wo kommen eigentlich deine Klamotten her? viel mehr braucht gar nicht. Einfach nur diese Frage zu stellen, schon hast du einen Link irgendwie in die Gegenwart drin. Und das machen ja viele Museen so, dass sie diese, sagen wir mal, diese Lücken, die in der Dauerausstellung sind, versuchen zu schließen durch Sonderausstellungen. Das ist hier auch der Fall. Ja. Aber ganz grundsätzlich tatsächlich, also ja, Lübeck ist ein schönes Städtchen, wenn man hier so ist. Und ich finde aber, wenn man da ist, soll man unbedingt ins Europäische Hanse-Museum gehen. Ja. Auch, ich rate das auch allen Museumskolleginnen, da kann man sich echt was abgucken. Mhm. That's true. Wir haben eine Sache vergessen. Ja. In die Speisekarte vorzulesen. Ah, Mist, wir waren gar nicht im Restaurant, ne, und haben uns die Speisekarte angeguckt. Sollen wir uns was ausdenken? Die Rubrik Hansepilz. Aus der Speisekarte. Aus der Speisekarte. Des europäischen neue Handels. Rubrik im Museum Back Podcast. Ja. Der Hanseteller. Hanseplatte, genau. Das. Aber ihr habt die Rubrik auch noch auf der Toilette, oder? Die habe ich nicht erlebt. Es gab auch, Achtung, Coq au vin. Nicht auf der Toilette. Coq au vin. Ja, ja. You know? Mach das mal schon beim Klo, da bist du noch bei Coq au vin. Ah ja. Nee, Moment, eins am anderen. Wir sind ja noch in der Rubrik Restaurant. Okay. Ja. Entschuldigung. Ja, habt ihr noch irgendwas gesehen, was es da gab? Nee, das sah total nett aus. Also auch da zum Sitzen in diesem Café, was wir da hatten. Das stimmt. Und wollen wir noch über die andere Rubrik sprechen? Die Rubrik Museumstoilette. Weil, ja, ich war in der Museumstoilette und würde ich sagen, guter Standard. Und was mir aufgefallen ist, sie haben extra lange Klopapierstücke. Ja, sie sind halt, ihr kennt die Standardlänge und sie sind noch so um ein Drittel nochmal verlängert. Fand ich irgendwie ganz gut. Ja. Kann man sich auch eins teilen. Ja. Und dann haben wir die Rubrik Museumsshop eigentlich? Ja, Shop-Top. Also das sind schöne Sachen. Shop-Top. Ja, habt ihr da was Schönes gesehen? Ganz vieles Schönes, tolle ja. Hanse-Socken. Alles auch sehr wertig, hatte ich das Gefühl. Ja, und so schön designt. Also es war wirklich so, dass die haben auch so ein schönes Logo sowieso, aber die haben ihre Merch-Artikel sozusagen nochmal designen lassen und die Beutel sind nicht einfach nur irgendwelche Beutel, sondern richtig schöne, wertige Stoffbeutel. Mit der Innentasche auch ja, und so alles. Und Schmuck haben sie in ihrem was ist das, eine Rosette oder so, ne? Ja, gibt's so Ohrstecker. Schön. Und ja. Hanse-Kaffee und. Wir werden übrigens nicht gesponsert, weil ja. uns natürlich trotzdem jemand ein Tässchen Hanse-Kaffee schicken also will. Also, kann noch, man das gerne noch machen. Noch nicht. Wink, noch. Wink, nudge, nudge. Ja. Wir sind auf eigene Kosten angereist. ja, genau. Ja, das war unser kleiner Besuch im Europäischen Hanse-Museum. Und weiß nicht, gibt es noch irgendwelche Sachen, die in den letzten Monaten das kommt jetzt gleich, habt ihr noch irgendwelche musealen Dinge, über die ihr sprechen wollt, die euch so meine Güte, ich war ja in Schweden sind. Unterwegs, ja. In Göteborg und in Stockholm. Ja. Ich habe so viele tolle Wikinger-Sachen gesehen. Ach, Wikinger, Sabber. Ja. Und lustigerweise, als ich in Stockholm im Historischen Museum im Café saß, ja. dachte ich, komisch, der Typ am Nebentisch kommt mir bekannt vor. War es ein ganz netter Kollege, wie sich danach rausgestellt hat, aus dem Deutschen Museum, der da auch gleichzeitig saß und Kaffee getrunken hat. Also die Welt ist sehr klein. Ah, ja. Ach so, ich dachte, du hättest da jetzt irgendwie jemand ganz Berühmtes getroffen oder so. Ja, oh Gott, die Königin, aber ja, okay. Ansonsten, nee. Vasa-Museum, auch top, muss man gesehen haben. Das war dieses Knäckebrot-Museum, ne? Genau, da geht es um, das ist so ein großes Schiff aus Knäckebrot. Ja, jetzt wissen wir auch, warum es untergegangen ist. Ja. Genau, und das Wrack, Museum of Wracks, da geht es um die Wracks, die in der Ostsee liegen, auch sehr gut. Vielleicht machen wir mal irgendwann mal eine Spezialfolge zum Museum auf Reisen, da kann man ganz viel berichten. Naja. Marta, warst du noch in einem Museum in den letzten Monaten, was dir gefallen hat? Außerhalb der Arbeit, meine ich jetzt. Oder irgendwie ist was, hast du was Museales noch irgendwie erlebt, was irgendwie cool war? Nee. Nee. Aber du trägst einen coolen Pulli mit dem Royal Ontario Museum. Ja, das ist mein Lieblingspulli. Ich war ja. da leider noch nicht. Da ist ein T-Rex drauf, also ja. vielmehr das Skelett. Ja, alle Museen, wo Dino-Skelette drin sind und auf den Pullis drauf sind, sind gute Museen. Ja. Jörg, was bei dir? Wo warst du? Ich war in England und da war ich, ich glaube, das Schönste, was ich hatte, war eine Führung über den Highgate, wie heißt das noch? Friedhof, Dankeschön, Cemetery, in London. Super geil, also alle London-Reisende, die sich diesen Podcast anhören, ihr müsst unbedingt zu diesem Friedhof fahren, weil der so geil und verwunschen ist und eine Führung dort machen, weil ihr kriegt einfach eine total geile Stadtgeschichte erzählt anhand von Leuten, die dort beerdigt sind. Wahnsinnig gut. Sehr cool. Ich hab doch noch was. Ja. Sollte das jetzt so, was wir nennen, wann waren wir denn das letzte Mal? Habe ich schon vom Arctic Museum in Finnland erzählt? Nee. Habe ich noch gar nicht mehr erzählt. Nee. Ja. Jetzt ist mir aber der Name von der Stadt entfallen. Uppsala. Nee, Uppsala war es nicht. Soll ich kurz googeln? Nein, ist egal. Das fügen wir hinterher in die Shownotes rein. Okay, also, wir waren unterwegs nach Norden, von Turku nach Oulu. Da fährt man an der Westküste entlang und wollten einen Campingplatz finden und dann haben wir auch ein Arctic Museum gefunden. Mhm. Und das war ganz cool, weil das war, also es war so ein Heimatmuseum im Grunde und es war eine Sammlung von jemandem, der halt so ganz, ganz oft arktische Expeditionen gemacht hat. Okay. In den 70ern schon und so und seinen Kumpels. Yeah. Und das war so schön, das müsst ihr euch vorstellen, so mitten im Wald und dann waren da ganz viele kleine Hütten und in der Hütte war halt irgendwie da ein bestimmtes Thema, also Goldsuche und Robbenjagd und Eisbären. Goldsuche Eisbär. An der Arktis? Ja, der Arktis? Es ging alles mögliche, also die waren dann auch Alaska und so, Alaska, also Polarregion. Und dann auch einer total verherrlicht, so der hat so und so viel Eisbären erlegt und dann wurde dann war so eine große Halle, wo das ganze Equipment von denen ausgestellt wurde und so. Und das Lustige ist, wir kamen dann da so rein und waren auch die von den Inuit und so die Kleidung ausgestellt und dann war da der Tresen von der, wo man das Ticket gekauft hat und mein Sohn hat dann so mich am Ärmel gezogen und so, ich so, ja, ich guck gleich und dann habe ich mich umgedreht und dann steht hinter mir ein aufgerichteter Eisbär, so wirklich so ausgestopft, nein. 3 Meter hoch und so, oh mein Gott, sind die riesig. Was, 3 Meter hoch? Ja, riesig. Okay. Also über 2 Meter auf jeden Fall. Okay. Und ich kann dir mal ein Foto zeigen. Ja. Und dann, also aufgerichtet, ne? Ja. Und das Lustige war dann auch noch, der Gründer von dem Museum, also dieser Polarforscher, das ist eigentlich eher so ein Abenteurer. Der war auch dort? Der stand dann da auch, da mitten im Raum. Ausgestopft. Nein! Der hat eine Führung gemacht. Ja. Neben diesem Eisbär auch so. Ältere. 3 Meter hoch. Total geil. Okay. Ja, sehr schön. Da haben wir, guck mal hier, andere Städte haben auch schöne Museen. Ja. Und meistenteils sind ja auch irgendwie so kleine Museen in so kleinen Städten auch irgendwie total interessant. Ne? Mhm. Total gut. So, jetzt kommen wir zu deiner ureigenen Rubrik, Matthias. Genau. Willst du nochmal einen Schluck Bier trinken? Nee, würde ich gerne, aber mein Bier ist leer, deswegen müssen wir gleich hier um die Häuser ziehen, wie ein paar halb betrunkene Erstis. Wir kommen langsam zum Ende und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, Matthias, die du beantworten musst, wo findet man denn den Museumbug eigentlich? Im gut sortierten Plattenhandel und natürlich auf museumbug.net. Da findet ihr alle Folgen, da findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten und so weiter. Und da könnt ihr uns vor allem auch einen Kommentar da lassen zur Folge. Ihr könnt uns mal sagen, wie ihr es vielleicht im Europäischen Hanse-Museum in Lübeck fandet oder wo wir vielleicht auch mal hingehen sollen. Das könnt ihr uns da alles sagen. Mhm. Dann findet ihr uns noch, möchte ich sagen, auf der bösen Plattform mit dem mittlerweile nur noch einen Buchstaben, genau. Da findet ihr uns, aber ihr findet uns vor allem auch bei Mastodon. Da sind wir auch als Museum Bug. könnt ihr uns einfach suchen und uns schreiben und lustig kommentieren. Da kriegt ihr auch ein bisschen was mit, was bei uns so geht. Und dann gibt es den weltbesten Museum Bug Newsletter. Den könnt ihr auch auf museumbug.net abonnieren. Da erfahrt ihr auch zwischen den Folgen ab und zu ein bisschen, was im Leben der drei Museumskäfer so ansteht. Mhm. Genau, weil der Jörg einen guten Tag hat. genau, das könnt ihr alles machen. Und ganz wichtig, der einfachste Weg, wenn ihr euch denkt, hey, das war lustig mit den dreien heute und ich möchte die ein bisschen unterstützen, dann geht doch auf die Podcast-Plattform eurer Wahl und lasst uns 5 Sternchen da und vielleicht einen positiven Kommentar und ansonsten, ja, spread the museum love, erzählt den anderen von uns, dann kommen wir vielleicht auch bei euch vorbei, denn ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne einladen, wir haben auch noch ein paar Einladungen ausstehen, wir haben euch gehört, auch wenn wir noch nicht geantwortet haben, yeah. Und dann kommen wir sehr gerne natürlich auch vorbei. Und gucken mal, was bei euch so geht im Museum. Alles klar. Dann würde ich sagen, ist das die fünfte Sendung, ist das eigentlich gewesen jetzt? Keine die 1000. Sendung haben wir erfolgreich wieder absolviert. Und ja, dann machen was? Eine Sache noch. Ja, du wolltest noch was sagen? Ich wollte es schon mal ankündigen. Ja? Wenn ihr nachher dranbleibt, wenn der Jingle rum ist, gibt es vielleicht noch einen kleinen Bonus. Ja, das müssen wir nochmal. Kommt das am Ende? Weil, ja, ich denke schon. Müssen wir mal schneiden dann, ne? Okay. Sagen wir erstmal tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Bis dann. Ich mache jetzt eine kleine Lesung aus dem Museumsbegleiter. Auf den Ruinen der deutsch-dänischen Burg errichteten die Dominikanermönche ein Kloster. Erstmals schriftlich erwähnt ist es für das Jahr 1229. In den folgenden Jahrhunderten wird das Kloster erweitert, ausgebaut und zu Zeiten der Reformation in ein Armenhaus umgewandelt. Zwischen 1893 und 1896 werden große Bereiche des ehemaligen Klostergebäudes abgerissen. Es entsteht ein Gerichtsgebäude mit Untersuchungsgefängnis. Ja, und da waren wir heute.